Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting, Business Meeting. Wichtiger Tag, gleich 3 Stunden verschlafen. In der Zwischenzeit hat viel Trap schon Maiskolben gebracht. Weck die Kleine von gestern auf, lass sie noch blasen. Doch sie hat den Alk und den Stoff nicht vertragen. Ich bin hier, Bock mit Song, Tunnelplan. Nun mal noch die beste 10 Tonnen Song. Wie beim Kong, Rumikon, weil ich war es jetzt für Long. Und das sage Partie, verdammt nicht wieder Lava. So fahrt wir nun nicht. Freezy. Und entfernt auf mein Kopf ihren Magen. Denn sie ist die Shogun und kotzt gern im Wagen. Welch wunderschöner Tag, weil sie das Rumgeschöne plagt. Fragt die Nachbarin. Dieser Michi auf. Ich geh mal hin und frag, ob's schon echt ein Problem gibt. Auf einmal kommt der Orge her und sagt, was er empfehlen ist. Ja, ist doch klar, das ist mein Freund, wir haben einfach nur Spaß. Deshalb mach was öffentlich und hau mal Kameras parat. Verständlicherweise, weil ich Grenzen überschreite und es selbst nicht einmal peile. Seltsamerweise, mein Wagen springt nicht an und ich geh erstmal eine Meile. Business Meeting, jedes Mal das Gleiche. Ich komm nicht weg von dem Fleck, weil ich trag und Füße müde. Mit die 2 schiebt mein Handyleiter, Michi ist schon müd. Er bleibt eine, du bleibst. Du kommst trotzdem. Business Meeting. Heute ich feminine. Business Meeting. Immer dieselben Leid. Business Meeting. Dauernd dieser Michi. Business volle Power, ich vernicht mich. Was mach ich am Meeting? Wann in der Team? Ab auf die Piste. Reden, als was ich spring. Ich will nicht hin, doch mir bleibt keine Wahl. Am liebsten würde ich nie wieder Labelbeitrag zahlen. Business Meeting. Heute ich feminine. Business Meeting. Immer dieselben Leid. Business Meeting. Business volle Power, ich vernicht mich. Was mach ich am Meeting? Wann in der Team? Im Ab auf die Piste, reden als Verschiedspring. Ich will nicht hin, doch mir bleibt keine Wahl. Am liebsten würde ich nie wieder Labelbeitrag zahlen.